Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist meine Nummer hier, meine heiße Nummer im Studio, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Judith. Und Judith ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Judith. Weswegen hast du mich angerufen? Was ist dein Thema? Ich habe heute erfahren, dass meine Mutter Gehirnkrebs hat. Du hast das heute erfahren, ja. Dass deine Mutter Gehirnkrebs hat, also einen Tumor im Kopf hat. Mhm. Ja. Hatte sie schon länger Beschwerden oder ist das jetzt ganz plötzlich für euch alles? Sie war ungefähr seit ein paar Monaten halt, hat sie sich schlapp gefühlt und mehrmals halt so schnell außer Atem. Und da sagte der Arzt, mein Gott, sie werden nicht jünger, meine Mutter, die geht auf die 70 zu. Mhm. Und war sie letzt. Entschuldigung. Jetzt war sie vor zwei Wochen noch bei mir gewesen und hat mir geholfen, was aufzubauen, einen Schreibtisch aufzubauen. Ja. Und dann war sie direkt außer Atem. Dann habe ich noch gesagt, Mutter, du musst zum Arzt und lass das abklären. Und sagte, ach, das habe ich schon mal, das ist nichts Schlimmes, ich fahre jetzt nach Hause und leg mich hin. Und dann ist sie einen Tag später, hatte so einen ganz dicken Arm und dann ist er halt ins Krankenhaus überwiesen worden und zig Untersuchungen gemacht und heute ist das rausgekommen. Wie schwerwiegend ist denn dieser Tumor? Da gibt es ja nun ganz viele verschiedene Facetten. Der Tumor im Kopf, das sind nur Metastasen. Sie hat, der Haupttumor sitzt wohl in der Lunge. Und sie kriegt jetzt Chemotherapie ab nächster Woche, aber der Arzt sagt halt, es sieht nicht gerade rosig aus. Ja. Ich habe also mit meiner Mutter jetzt noch gar nicht darüber gesprochen. Mein Vater hat mich heute angerufen, hat mir das erzählt. Mhm. Mein Vater sagte eben, die Ärzte hätten nicht gerade, sehr viel Hoffnung gemacht. Und meine Mutter sagte wohl auch zu meinem Vater, naja, da mache ich mir halt noch letzte halbe Jahr schön. Ja, die Mutter liegt im Moment im Krankenhaus. Die liegt im Krankenhaus, ja. Und das hat sie heute erfahren. Wie kommt es, dass ihr beide nicht miteinander telefoniert habt oder dass du im Krankenhaus warst? Das liegt daran, ich habe nicht das allerbeste Verhältnis zu meiner Mutter. Ach so, ich dachte, weil du gerade so traurig warst und geweint hast, dass das Verhältnis besonders gut ist und... Ich liebe meine Mutter, aber ich kann das nicht zeigen. Das ist ja das Problem. Was heißt denn, das Verhältnis ist nicht so besonders gut? Meine Mutter kann nicht akzeptieren, dass ich erwachsen werde oder erwachsen bin und meint halt, mir noch Vorschriften zu machen. Ich habe selbst eine 7-jährige Tochter und sie mischt sich halt heftig in die Erziehung rein, besonders seitdem mein Mann mich verlassen hat. Und Bedeutet das, dass ihr gar nicht so viel Kontakt miteinander habt, wenn du dich da so zugemacht hast? Ja. Wie oft seht ihr euch im Monat oder in der Woche? Das ist ganz sporadisch, also vielleicht alle 3-4 Monate mal. Ach, so selten. Ja. So selten. Deswegen. Wohnt ihr in derselben Stadt? Nein, sie wohnt 70, 80 Kilometer von mir weg. Ja. Also dann ist es ja schon ein sehr distanziertes Verhältnis, ne, zu der Mutter. Ja. Wie viele Jahre geht das schon so? Seitdem ich erwachsen bin, also seitdem ich so 18, 19 bin. Ich bin mit 19 mal zu Hause weg. Ja. Und seitdem ist das so. Also, es kann natürlich jetzt auch sein, dass es sich besonders stark trifft, weil das Verhältnis so ungeklärt ist und jetzt ist sie so schwer erkrankt. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass man da besonders dann in Angst oder auch in Panik gerät, wie es weitergehen soll, wie man sich weiter verhalten wird. Was wirst du weiter tun? Wirst du jetzt gleich die nächsten Tage ins Krankenhaus fahren oder? Ich habe meinen Vater, mein Vater möchte gerne, dass ich Freitag mit ins Krankenhaus fahre. Mhm. Und ich möchte das auch gerne tun. Ja. Aber ich habe einerseits unheimliche Angst vor, weil meine Mutter ist eine sehr stolze Frau. Mhm. Eigentlich eine sehr, sehr starke Frau. Und sie könnte, ich habe Angst halt, dass sie jetzt denkt, jetzt bin ich krank, jetzt kommt sie, so mehr oder weniger aus Mitleid. Verstehe. Könnte es denn aber dennoch sein, dass sie sich vielleicht auch, gerade wo sie nun so krank ist, sehr freut, dass die Tochter kommt und sie besucht in der schweren Stunde. Das kann natürlich auch sein. Ich denke sogar, sie wird sich freuen. Mhm. Nur das Problem ist, ich habe einfach Angst, wenn ich sie da so liegen will, dass ich wieder anfange zu heulen. Mhm. Weswegen heulst du dann, wenn du sie da so liegen siehst? Weil sie so krank ist oder weil die ganze Situation so verspannt ist zwischen dir und deiner Mutter und die Krankheit jetzt noch dazukommt? Weil sie so krank ist und weil die Situation so schwierig ist. Mhm. Kann ich verstehen. Dennoch glaube ich, dass es im Moment gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass du dich um sie kümmerst und dass du dahin fährst. Wenn auch schlimme Dinge vorgefallen sind oder nervige Dinge vorgefallen sind, wenn du auch recht haben magst, dass sie sich zu sehr eingemischt hat in dein Leben, jetzt ist ja eine ganz andere Situation. Deine Mutter ist schwer krank. Wir wollen hoffen, dass man sie therapieren kann. Aber die Lage scheint ja ernst zu sein, so wie du es gerade geschildert hast. Ich glaube, da musst du dann durch und auch mit der Angst dahin fahren. Wer weiß, wie sie reagiert, aber du musst das machen, finde ich. Ja, das sagte mein Vater auch. Wie viele Kinder gibt es denn noch? Bist du die Einzige? Wir sind vier. Und wie ist das Verhältnis der Mutter zu den anderen Kindern, zu den anderen drei? Ja, es ist besser. Also zu meiner einen Schwester ist das Verhältnis auch etwas angespannt, aber zu den anderen beiden hat sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Hat dein Verhältnis zu deinem Vater darunter gelitten, dass das Verhältnis zur Mutter nicht so gut sich entwickelt hat in den letzten Jahren? Nein, eigentlich nicht. Es war, ich meine, meine Eltern, die sind schon Ewigkeiten getrennt lebend, haben aber noch einen sehr guten Kontakt zueinander. Mhm. Und wenn meine Mutter nicht da war, habe ich mich sehr, sehr gut mit meinem Vater verstanden, auch in der Pubertät und als ganz, ganz junges Mädchen. Also eher so eine Mama, so eine Papa-Tochter bist du. Ja. Ja. Also Judith, fahr auf jeden Fall, finde ich, am Freitag dahin zu deiner Mutter. Und nimm den ganzen Mut zusammen, den du hast, und tritt in das Krankenzimmer. Mhm. Wenn sie es dann nicht will, na gut, dann brauchst du dir aber keine Vorwürfe zu machen. Ich habe es nicht versucht und ich habe nicht die Hand gereicht, dass man sich wieder versteht und dass man jetzt in der ernsten Lage zusammenhält. Mhm. Ne? Wenn es ich auch wenn habe schon überlegt, meiner Mutter mal einen Brief zu schreiben. Ja, vielleicht vorab noch. Wobei, jetzt ist ja schon Donnerstag. Ja. Und damit der Brief nicht vorher ankommen. Ja, stimmt auch wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich freut, dass du da bist. Denn das wird ihr ja wahrscheinlich auch sehr zu schaffen gemacht haben, dass das Verhältnis zu dir nicht gut ist oder so belastet ist. Ich möchte mal da ja wahrscheinlich eine sehr große, komplexe Geschichte hintersteckt, dennoch, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest, oder vielleicht ein paar mehr Worte sogar, mit der Petra. Ja. Dann legst du bitte jetzt auf und die Petra ruft dich an. Alles klar, Domian. Ich wünsche, dass das gut gelingt am Freitag und wünsche deiner Mama natürlich von Herzen alles Gute und gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen, Judith. Alles klar, danke. Tschüss. Ihr Lieben, ihr könnt mich erreichen unter 0800 5678 111. Heute haben wir eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Morgen eine Themennacht. Und morgen heißt das Thema, dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Das hat ja jeder von uns irgendwie, wenn man so zurückschaut, jeder hat ja schon mal so einen Tag erlebt, von dem aus alles irgendwie anders gegangen ist, anders gelaufen ist. Man kann sagen, dieser Tag hat mein Leben wirklich erschüttert. Seitdem bin ich anders drauf, seitdem lebe ich anders, seitdem bin ich viel trauriger oder ich bin sogar viel glücklicher. Es gibt auch positive Erschütterungen. Das ist unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit Andreas. Und Andreas ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Andreas. Dein Hallo. Thema? Ja, mein Thema ist künstlicher Darmausgang. Hast du einen? Ich habe einen, ja. Im Alter von 27 Jahren? Genau. Mhm. Wie kommt das? Was ist passiert? Also in meiner Kindheit, also mit 8 Jahren, habe ich einen Morbus Crohn gekriegt. Sehr schwere Darmerkrankung. Ja, genau. Chronische Darmerkrankung. Mhm, genau. Ja. Und ich wurde dann notoperiert schon. Mhm. Seit dem Lebensjahr. Mhm. Schon zweimal. Mhm. Seit, wo ich 8 war. Warum und, wurde damals operiert? Was war die Begründung dafür? Also der Dickdarm hat sich entzündet. Ja. Der Enddarm, ne? Mhm. Und es wurde dann, also die Hälfte des Dickdarms weggenommen. Mhm. Im Alter. Schon als Kind. Ja, Und ja, ist eigentlich auch schwer, ne? Ja, mit dem Alter jetzt, ne? Ach, das bedeutet, dass du als Kind schon einen künstlichen Darmausgang bekommen hast? Nein, das ist falsch. Den künstlichen Darmausgang habe ich seit 3 Monaten. Ach so. Hm. Also die erste Operation damals war als Kind. Genau. Mhm. Da hat man schon ein Stück vom Darm weggenommen, um über diese Entzündung Herr zu werden. Ja, genau. Ja. Mhm. Wie viel Mal bist du dann in deinem Leben operiert worden am Darm? 4 Mal jetzt. 4 Mal. Und vor 3 Monaten ist der künstliche Darmausgang gelegt worden. Genau. Warum ist der gelegt worden? Warum ging es nicht so weiter wie vorher? Weil der Dickdarm undicht geworden ist, also porös. Durch die Erkrankung? Ja. Mhm. Dann ist also der Kot in den Innenbauch gelaufen. Mhm. Was hochgefährlich ist, woran man sterben kann? Lebensgefährlich, ja. Ne? Und dann wurde eine Notoperation wieder gemacht bei mir. Und die ist missglückt. Also da wollten wir keinen Ausgang legen erst, weil ich noch zu jung war. Ja. Also die ist also missglückt, dann ist also wieder Eiter im Bauch reingelaufen. Mhm. Den Eiter, den sie also nicht weggekriegt haben. Ja. Und dann danach mussten sie mich nochmal notoperieren. Also da war ich auch schon ziemlich schwach. Mhm. Ja, also die Ärzte haben mir also fast keine Chance also mehr gegeben, ne? So schlimm war's. Ja. Ja. Mhm. Und bis heute ist alles jetzt gut gelaufen. Also die Operation und was man operativ machen konnte, ist gut gelaufen, aber du hast eben künstlichen Darmausgang. Genau. Künstlicher Darm. Und den wirst du jetzt immer haben oder ist das nur für eine gewisse Zeit? Das ist für eine gewisse Zeit. Für wie lange? Ich sollte den eigentlich, ist mir eigentlich überlassen, ob ich den jetzt behalte oder den zurückverlegen lasse, weil ich ja noch ein Stück Darm habe. Aha, also rein theoretisch ginge das, ihn wieder zurückzuverlegen. Ja, nur die Ärzte haben gesagt 50-50. Ob das klappt, die wissen sie aber auch nicht. Das heißt, dass du dich erstmal jetzt damit arrangieren wirst, oder? Ja, genau. Mhm. Also es steht nicht an, dass du sagst, also Ende des Jahres oder so, Anfang des Jahres lasse ich mich wieder operieren und es rückgängig machen. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, nein. Also wenn der Arzt hat gesagt, es kann sein, wenn wir den zurückverlegen, dass sie 50 bis 60 Mal auf Toilette rennen müssen. Mhm. Darum weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Mhm. Mit dem Alter. Wie kommst du denn jetzt im Moment, ich meine, es sind erst 3 Monate, wie kommst du denn mit diesem künstlichen Darmausgang, der, soweit ich weiß, irgendwie so oben am oberen Bauch? Auf der rechten Seite habe ich den. Auf der rechten Seite? Ja. So in der Hüfte? Genau, ja. Ja, den hast du da. Wie kommst du damit zurecht? Ja, am Anfang war es recht schwer. Und ekelhaft, würde ich auch sagen. Was ist ekelhaft daran? Ja, wenn man den Darm sieht, da ist ein Stück Darm, guckt ja da raus. Ja genau, wie sieht das aus? Hab ich die Vorstellung, da ist also ein kleines Loch in der Hüfte, also so eine Spalte, da ist der Darm dran genäht. Ja, genau. Hat natürlich keinen Muskel und er klafft offen quasi so aus deiner Hüfte heraus. Genau, ja. Mhm. Und immer wenn Kot fertig verdaut ist, drückt der Kot auch da raus. Im Beutel rein. Also in einen Beutel rein, ja, natürlich. In einen Beutel rein. Mhm. Und ich muss das ja auch wechseln alle 2 Tage. Und dieser Beutel ist irgendwie so festgeklebt den... Ja, ist so eine runde Platte drauf. Ja. Mit so einem Beutel. Mhm. Und also noch ein Gürtel mit rum, dass er nicht abgeht, ne? Mhm. Mhm. Also ist also ziemlich fest, also der kann auch nie abgehen. Ja. Nur alle 3 Tage muss halt alle 2 Tage gewechselt werden. Ne? Ja. Nur ist halt blöd, mit Schwimmen gehen ist es blöd. Mhm. Also kann ich ja gar nicht machen. Mhm. Ein Schwimmbad gehen, das geht nicht. Ja. Und sexuelles, also ist auch nicht viel drin, ne? Sicher ein großes Problem für Leute, die das haben. Hast du eine Freundin zurzeit? Ich habe eine feste Freundin. Du hast eine feste Freundin. Also die kommt noch aus, also von der Zeit, wo du noch keinen künstlichen Darmausgang hattest. Ja. Mhm. Ja. Wie geht denn die Freundin jetzt damit um? Ach, besser als ich eigentlich. Das heißt, ja, sie will schon Sex haben. Ja, sicher. Und ihr habt auch Sex miteinander. Haben wir, ja. Aber du bist gehemmt und du schämst dich. Ja. Nee, ich schäme mich nicht, aber ich muss immer darauf achten, dass er, wenn ich dann mal Sex habe, weil der Beutel so schnell voll läuft, dass er nicht platzt oder so, ne? Ja. Da muss ich irgendwie auch aufpassen. Ich stelle mir das so vor, dass dieser Beutel auch irgendwie einfach da so hängt. Genau. Das heißt, der musste beim Sex, musst du den doch irgendwie ein bisschen festkleben, damit er nicht hin und her baumelt, oder? Ja, ich muss ihn auch meistens mit der rechten Hand festhalten. Ja. Ist nur komisch, aber... Ist das Ding denn so gut isoliert, dass es nicht, auf keinen Fall auch nicht nur ein bisschen riecht? Das riecht überhaupt nicht. Ne? Riecht überhaupt nicht. Nein, das nur morgens, ne? Wenn ich das also ausleeren muss. Wenn es ausleeren ist, klar. Das ist, also wenn du es aufmachst, das ist völlig klar. Aber wenn das zu ist, dann ist wirklich dicht und man riecht gar nichts. Ja, oder manchmal platzt das in der Nacht. ne? Also hast du alles im Bett liegen, ne? Wie, der Beutel platzt auf? Ja, wenn er nicht aufpasst, also ich muss zweimal nach dem Bäcker stellen und auf Toilette gehen und den Beutel leer machen. Aha. Ansonsten platzt der, ne? Also hast du nicht gerade gesagt, dass du alle zwei Tage den nur leeren musst in dem Beutel? Nee, alle zwei Tage muss ich den wechseln. Ach so, da kommt ein ganz neuer Beutel rein. Genau, ja. Säubern musst du ihn immer zu, quasi. Genau. Ah ja. Genau. Mhm. Ne? Und dann, die sind nicht so stabil gebaut, diese Beutel, dass man sich da auch drauflegen könnte? Nein, auf jeden Fall. Das kann also durchaus sein, dass man im Schlaf sich so hin und her wälzt und das Ding platzt auf. Das ist natürlich sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm, ja. Das riecht auch dann, wenn der Nacht, wenn er... Das ist völlig klar. Ist das schon passiert in Anwesenheit deiner Freundin? Nein, ist noch nicht passiert. Aber es ist mit dir alleine schon mal passiert? Das ist passiert, ja. Ja? Schon öfters. Wohnst du alleine oder wohnst du bei den Eltern oder in der WG oder? Nee, ich wohne alleine mit meiner Freundin. Du? Mit meinem Kind, ne? Achso, du wohnst mit der Freundin noch zusammen? Ja. Also war sie doch dabei, als es passiert ist? Das ist passiert beim Schlafen. Also ich schlafe auf der Couch zur Zeit im Wohnzimmer. Achso, du schlafst nicht zusammen in einem Bett? Nein, das geht zur Zeit nicht, weil... Verstehe. Das habe ich auch nicht so gerne, ne? Ja. Na? Aber ich meine, es ist doch schon wohltuend, wenn dann die Partnerin, jetzt in deinem Fall deine Freundin, da so locker mit umgeht und dir zu verstehen gibt, okay, ich akzeptiere dich so, wie du bist, oder? Ja, natürlich, finde ich auch schön. Mhm. Ne? Mhm. Nur es ist halt für mich schwer, irgendwie auch damit zurechtzukommen, würde ich sagen. Völlig klar. Ne? Abgesehen von diesen ganzen Alltagssachen, wie du gerade schon gesagt hast, Schwimmbad, ja, kannst du dir abschminken. Mhm. Weite Fahrten kann ich mir auch abschminken eigentlich. So lange Autofahrten, wenn es 4 Stunden sind oder 3 Stunden, kann ich auch abschminken. Weil das ständig immer gereinigt werden muss. Genau. Mhm. Also kann man sagen, wirklich auch am Tage, dass man alle 2-3 Stunden das sauber machen muss? Naja, das sind alle 10 Minuten eigentlich. Alle 20 Minuten kann man sagen. Alle 20, höchstens 20 Minuten muss ich gehen. Alle 20 Minuten musst du gehen? Ja, und den Beutel leer machen? Genau. Mhm. Ich dachte, das würde sich da länger sammeln drin. Also dass man länger damit gehen kann. Da passt ja nicht viel rein. Wie groß ist dieser Beutel ungefähr? Kein halber Liter. Mhm. Also kein halber Liter. So, jetzt hast du diese Erfahrung 3 Monate lang gemacht. Ja. Ich glaube, das ist für jeden, der sowas, seinen Eingriff über sich hat ergehen lassen müssen, eine schwierige Sache, damit zurechtzukommen. Das sind ja auch manchmal Schmerzen, ne? Mhm. Mit Verbunden, wenn das entzündet sich, oben drum am Darm. Ah ja. Mhm. Na, wenn das undicht ist und das Blut läuft zwischendurch, das ist ja wie Säure, dann entzündet sich das ja alles. Sag mal, wie ist denn das am Po? Hat man jetzt deine Po-Öffnung ganz vernäht oder wie ist das? Nein, das ist noch wie normal. Alles normal, aber das... Alles normal. Nur der ist stillgelegt, ne, der Dicker. Ja. Also dass er sich erholt, ne? Ja. So, haben die Ärzte dir etwas geraten, wie du dich weiter verhalten sollst, ob nur operiert wird oder nicht? Oder sagen die, das liegt wirklich jetzt in ihrer Hand? Also liegt einer eigentlich in meiner Hand. Und wohin geht die Tendenz bei dir im Moment? 50-50. Naja. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber vielleicht wäre es auch wirklich gut, es sind ja erst 3 Monate. Und es gibt ja unendlich viele Leute, glaube ich, die einen künstlichen, also unendlich nicht, aber es gibt sehr viele Menschen, die einen künstlichen Darmausgang haben. Mhm. Und sicher damit Jahre, Jahrzehnte sich arrangiert haben und damit auch gut leben können. Warte doch erstmal noch vielleicht einfach ein Jahr ab oder bis Mitte nächsten Jahres. Ne? Wie du dich damit wirklich dann so vielleicht sogar angefreundet hast. Denn die Gefahr, wenn du sagst 50-50, ist ja nur schon enorm. Ja, klar. Und dann, dass du es einfach jetzt verlagerst, dass die Entscheidung und nächstes Jahr dann neu darüber nachdenkst. Mhm. Aber alle Leute, glaube ich, können das nachvollziehen, dass man da erstmal große Schwierigkeiten mit hat. Ja, die Ärzte sagen alle, lass es zurückverlegen, weil du bist noch jung, ne? Ach, die sagen, lass es zurückverlegen? Ja, ich soll es unbedingt zurückverlegen lassen, weil ich noch jung bin, ne? Aha, das habe ich gerade nicht so verstanden. Ich dachte, die hätten auch so gesagt, die wären sich nicht so ganz sicher. Ja, das haben sie auch gesagt, aber in ihrer Meinung haben die gesagt, ich soll es tun. Na gut, das ist natürlich eine ganz andere Aussage, denn dann stellt sich die Sache ja schon anders dar. Das habe ich gerade nicht so verstanden, dass du es so gesagt hast. Ja, nur ist halt unangenehm, wenn du jetzt 50 mal Fenster rennen musst. Mhm. Ne? Das ist ja ganz blöd. Dennoch würde ich noch eine Weile warten und die Entscheidung vielleicht zumindest noch ein halbes Jahr oder einige Monate vertagen. Ja. Andreas, ich gratuliere zu deiner Freundin. Das finde ich eine wichtige Sache, dass die zu dir steht. Danke schön. Alles Gute dir. Ja, ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Robin, 25, guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Ach, eine Frau. Ich dachte, ein Mann. Ja, da bist du auch richtig. Ach. Ja. Jetzt ahne ich ja schon, was es ist. Du bist also eine Person mit einer Trans-Identität. Bingo. Bingo. Ja, ganz genau, ja, ganz genau. Und zwar bin ich ein Transmann und für alle die, die es nicht wissen, ich bin ein Mann gefangen in einem weiblichen Körper. Ja. So. Daher auch die weibliche Stimme? Ja, leider. Mhm. Obwohl ich bin schon jetzt erkältet und ist schon ein bisschen rauer die Stimme. Aber das heißt nur durch die Erkältung. Wenn man dich so sehen würde, würde man denken, du bist ein Mädel. Ja, das ist jetzt die Frage. Also es gibt also auch schon welche, die mich als Mann draußen wahrnehmen. Ne? Ah ja, also weil du dich auch schon sehr maskulin gibst, oder? Ja, ganz genau, ganz ja. Genau. Hm? Also ist unser Thema des Gesprächs ist die Transsexualität, sage ich mal. Ja, und das Thema ist gut. Ich bin so aufgeregt. Und zwar ist das jetzt nicht in dem Sinne das Thema, das Hauptthema, sondern das Thema ist, ich bin mit meinem Latein am Ende, weil ich gar nicht mehr weiß, wie ich mich noch geben soll. Und vor allem mit meiner Familie und so, ne? Mhm. Ich habe meiner ganzen Familie erklärt, was los ist. Mhm. Und ich renne dagegen Mauern, ne? Ich kann also machen und tun, was ich will, ne? Seit wann hast du... Weil die mir einfach nicht glauben, ne? Was denken die denn? Denken die, dass das Mädchen spinnt? Das ist eine Krise, die geht vorbei oder was? Ja, also meine Mutter ist irgendwie noch der Meinung, dass sie was falsch gemacht hätte in der Erziehung oder sonst irgendwie was. Ja, meine Oma und so, die hatte mal zu meiner Mutter hinter meinem Rücken gesagt, dass solche Leute wie ich früher mal vergast wurden. Mhm. Also die tut das als Krankheit ab und so, das gibt's bei denen nicht. Mhm. Und das Schlimmste ist, ich habe eine 6-jährige Tochter. Die wohnt aber schon immer bei meiner Mutter. Mhm. Also die habe ich, da wurde ich gar nicht mit fertig, ne, weil ich hatte so viele Probleme mit mir selber zu der Zeit. Ja. Ich war ja, mit 19 Jahren habe ich die ja gekriegt, meine Tochter. Und da war ich gerade also völlig, ich sag mal wirklich völlig verstört. Ja. Also du hattest schon ganz normale Beziehungen zu Männern früher? Ja gut, als normal würde ich es dann nicht bezeichnen, aber schon, soweit es geht, ja. War das ist das ein Produkt einer Liebe, dieses Kind? Oder... Ist es einfach so geschehen? Also schon, ja klar. Ich war schon verliebt in die Männer, das auf jeden Fall. Ja. Ich würde auch sagen, dass ich schwul bin, ja. Weil ich habe mich also bisher schon überwiegend in Männer verliebt. Ja. Ihr müsst mal vorsichtig sein, sonst kriegt man das alles nicht mehr ist das völlig durcheinander. Ja. Also du bist ja im Moment noch ein Mensch im Körper einer Frau, ne? So müssen wir sagen. Ja, ganz genau. Hm? Ja, deswegen, wenn du jetzt sagst, ich bin schwul, dann ist es dann noch komplizierter zu verstehen. Ja gut, für mich ist das schon vom Denken her... Ist mir klar. Ja, weißt klar. Du, was du gerade mit den Eltern und mit der Oma gesagt hast, ne? Ja. Bitte? Klasse, meine Oma, ne? Ja, nun, das ist natürlich schlimm, was sie da gesagt hat. Aber ich finde, man muss vielleicht auch ein bisschen Verständnis für das Nicht-Verstehen der Menschen haben können. Lass mich mal sagen, ich glaube, dass es für viele, viele immer noch schwierig ist, wenn die Tochter oder der Sohn sagt, ich bin homosexuell. Aber für noch schlimmer, ja. Ja, aber für die alte Generation oder vielleicht für viele Menschen zu hören, mein Kind ist transsexuell, das ist ja noch viel komplizierter, das überhaupt zu erklären. Total zu sein, ja. Nee, es ist eben auch so schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Ja, klar. Lass mich noch fragen mit dem Kind, du hast dich dann von dem Vater des Kindes getrennt? Damals, ja. Hast du gerne mit Männern geschlafen früher? Überhaupt nicht. Weil das war für mich eine verkehrte Welt. Ja, ich habe da gelegen und habe mir gedacht, ja klasse, irgendwas läuft hier verkehrt, ne? Mhm. Also komplett verkehrt. Ne? Dennoch hast du gerade gesagt, dass du eigentlich schwul bist. Das heißt, wenn du ein Mann wärst, würdest du mit Männern schlafen? Ja, das meine ich damit, ja. Mhm. Ja, weil es ja eine ganz andere Art von Sexualität ist. Ja, also die hat es kein das ist immer sehr schwierig. Die hat es keinen Spaß gemacht, als Frau mit einem Mann zu schlafen. Ja, du würdest gerne als Mann, würdest du gerne mit einem Mann schlafen? Ja, genau. So, ne, so ist es richtig. Ja, genau. Ja. Und dich anfassen lassen und so weiter, genau. Ja. Weil es ist einfach, wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, erstmal gehe ich auf die Menschen immer irgendwie völlig, teilweise sogar aggressiv schon los. Ne? Ja, ja. Weil ich mich selber nicht wohlfühle, ne? Wann hast du deiner Familie das gesagt? Wie alt warst du da? Och, das war, ist doch gar nicht, 2 Jahre. Mhm. So mit 23, ja. Da saß ich noch im Rock und alles da oben und lange Haare und alles, ne? Durch was war dir das denn selbst klar geworden? Hier, ich bin wirklich transsexuell. Ich könnte mir vorstellen, dass man da so verwirrt ist als junger Mensch, dass man alles Mögliche denkt. Bin ich nur lesbisch oder bin ich dieses oder jenes? Ja, die ganze Palette habe ich auch durch. Ja, ja. Ich saß mit 15 Jahren schon in der schwulen Kneipe und habe mir dann immer die Pärchen angeguckt und habe immer gedacht, Mann, der eine, der könntest du jetzt sein. Und ohne, dass mir selber klar wurde, was ich da gerade denke. Es war einfach... ja, völlig komplex und konfus. Ne? Mhm. Ich habe da gesessen in der Schwulenkneipe. Ich wurde gefragt, was ich da bitteschön möchte in meiner Schwulenkneipe. Mhm. Ich hätte als Frau ja auch nicht unbedingt was da drin zu suchen. Na gut, naja. Wann kam denn das Aha-Erlebnis, dass es dir so klar wurde, ich bin ein transsexueller Mensch? Also ich würde sagen, ich hatte das einmal mit 15 Jahren und einmal nach der Geburt meiner Tochter direkt. Ah, ja. Einmal mit 15 Jahren war es so, da war ich irgendwie auf dem Weg in der Stadt und wieder geschminkt und im Rock und so weiter und so fort. Und dann irgendwie bin ich dahergestückelt mit meinen Stöckelschuhe, wo ich sowieso nicht mitlaufen konnte. Und hat mir dann gedacht, nee, was machst du da, Mensch? Das ist doch völlig bekloppt, was du machst. Geh nach Hause, zieh dich um, das bringt nichts. Zieh dir eine Hose an, da fühlst du dich viel wohler drin. So, jetzt weiß die Familie, weiß Bescheid. Ja. Und die Familie steht da und schüttelt nur den Kopf und sagt, das gibt's doch gar nicht und wir sind schuld und weiß ich was. Gibt es in deinem Umfeld denn auch Menschen, die zu dir stehen und die sagen, ja, das ist, so bist du halt? Ja, ich habe da einen besten Freund, der kennt mich seit 12 Jahren sogar schon. Also da war ich, also der kennt mich schon seit Kindheit auf. Und bei dem ist es immer so, der ist so neutral, dass er immer sagt, es ist ihm völlig egal, ob Mann oder Frau, er ist halt mit mir befreundet und fertig, ja. Weil er den Menschen in mir sieht und nichts anderes. Nur gut, da ist auch immer die Frage, da frage ich mich dann auch immer, ob er das wirklich so meint oder nicht. Ne? Das heißt also, da sind nicht viele Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Ja, genau. Ja, ich bin jetzt in der Selbsthilfegruppe gegangen. Ah, ja. Gibt's also jetzt auch. Ja. Und, ich meine, das ist ja schon, das ist ja schon ein guter Schritt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Denn da kriegt man also wirklich, und das würde ich auch jedem ans Herz legen, der jetzt zuhört und sich noch nicht getraut hat oder so, ey Leute, geht dahin. Also wenn ihr euch fühlt wie ich, geht dahin. Ja. Also eine Selbsthilfegruppe für Leute, die in deiner Situation sind. Genau, und zwar ganz speziell für Transmänner auch, ne? Ja, ja. Und ja, da kriegt man also alle Informationen, die man braucht, alle wichtigen für die Vornamensänderung, für die Hormonbehandlung nachher und für die... Also das sind also Pläne, die du auch hast. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und den Namen Robin, den hast du dir selbst erstmal so gegeben, jetzt? Den habe ich mir seit vor 5 Jahren oder so schon gegeben. Der ist aber noch nicht irgendwo, der steht noch nirgendwo in dem Ausweis. Gesetzlich noch nicht, das ist immer das Problem, dass man im Alltagstest ja dann versucht, das Bild eines Mannes rüberzukriegen. Ja. Und bei der Ärztin oder so kommt dann, sie sind nach so, sie sind Frau sowieso. Ja. Darf ich fragen, wie du eigentlich heißt mit Vornamen? Nee, möchte ich nicht mehr sagen. Nee, ist für mich abgeschlossen, ne? Ja. Aber deine Mutter, deine Oma und die Tante und die sagen alle dich, die sagen immer noch, weiß ich. Ja, ja. Ne? Mhm. Und das ist für dich wahrscheinlich immer. Bitte? Ja, ich hab's meiner Oma und so auch erklärt, ja, dass ich also so und so genannt werden möchte, also als Robin genannt werden möchte auch, ja. Und geht ihr das? Und ich hab's sogar an meinem Türschild schon stehen, ja. Also die Nachbarn gucken schon auch nicht schlecht, ne? Sagt denn die Oma Robin zu dir? Nein. Wird sie auch nie machen, glaube ich. Und wird der Kontakt auch spätestens Weihnachten für mich zu Ende sein. Und die Mutter, was sagt die zu dir? Ja gut, sie ist also schon so weit. Ich bin ja auch selber so, ich sehe das an, dass die Leute Zeit brauchen, ja. Mhm. Und bei meiner Mutter ist dann auch, sie vertut sich dann auch schon mal. Ne? Und der Vater? Aber dann gibt's halt so, ja, meine Eltern sind geschieden, da habe ich schon. Nur halt für meine Tochter ist es jetzt schwierig, denn meine Mutter traut sich ihr noch nicht so richtig zu sagen, was los ist. Das ist aber auch, glaube ich, sehr schwer. Das Kind ist 6 Jahre alt. Oh, ja. Das jetzt zu erklären, aus Mama wird jetzt allmählich ein Papa. Ja, ganz genau. Ja. Ich meine, muss man das jetzt schon so erklären? Du, das ist genau das, wo ich im Moment auch nicht weiß, weil sie ist nun mal jetzt 6 Jahre alt und entweder wird es jetzt langsam mal Zeit oder ich warte doch noch ein paar Jahre damit, ne, das zu sagen, weil ich meine, gut, in ein paar Monaten wird es von alleine sehen, ja. Gibt es denn in der Selbsthilfegruppe ähnliche Fälle, wo du Erfahrungen auch hören kannst von anderen, wie die mit ihren Kindern umgehen? Ach, im Moment eigentlich noch nicht, also da reden die noch nicht so drüber. Im Moment ist einfach, ich war auch noch nicht so oft da, 2-3 Mal. Und da wird erstmal, ist erstmal an Informationen rankommen, ist wichtig für mich im Moment. Also, das halte ich wirklich für ein großes Problem, dass man dieses Kind vorsichtig an diese Wahrheit heranführt. Genau, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich das machen soll. Ja, ja. Vor allem, weil ich noch unheimlich weiblich aussehe. Ich meine, ich versuche schon alle Tricks anzuwenden und die weibliche Anatomie, soweit es geht, auszutricksen. Ne? Gut, dann warte doch noch ein bisschen. Du musst es ja jetzt dem Kind wirklich noch nicht sagen. Wie sind denn so deine Zeitpläne? Wann möchtest du denn dort sein, dass du irgendwann auf einem OP-Tisch liegst? Ja gut, die Zeitpläne, also ich sag mir immer so, ich hätte schon vor 5 Jahren mit dem ganzen Thema, also ich hätte vor 5 Jahren schon anfangen können mit allem. Mhm. Und jetzt bin ich 25, weil irgendwann ist der innere Zwang und Druck so groß, ja, dass man auch irgendwie, also bei mir persönlich ist es so, ich kann nicht für die anderen sprechen, ich komme da gar nicht mehr drauf klar, denn ich sitze jetzt mittlerweile lieber 24 Stunden in meiner Wohnung rum, als rausgehen. Also daraus höre ich, so schnell wie möglich, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon... Dennoch frage ich nochmal nach dem Zeitplan. Dennoch frage ich nochmal nach dem Zeitplan. So in den nächsten 4 Jahren? Oder wie ist es realistisch? Ja, realistisch ist es, das kommt nicht auf mich an, sondern auf die ganzen Gutachter und Ärzte, wie schnell die sind, ne? Naja, so über den Daumen. Über den Daumen. Am liebsten wäre ich schon gestern fertig gewesen. Ja. Gut, also ja, es wird schon noch ein paar Jahre. 5 Jahre oder so, ja. 5 Jahre. Höchstens. Robin. Ja. Ich würde mit der älteren Generation ein bisschen toleranter umgehen. Das ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig, das zu verstehen. Ja, ja, klar. Und sehr vorsichtig und sehr behutsam mit dem Kind. Ja, genau. Natürlich dem Kind irgendwann die Wahrheit versuchen, so sanft wie möglich zu erklären, weil es sieht die Wahrheit dann ja auch irgendwann. Ne? Eben, das habe ich mir auch gedacht, weil das kommt von ganz alleine, die Fragen. Ja, warum sieht die Mama auf einmal so und so aus? Ja. Und der Schritt, in diese Selbsthilfegruppe gegangen zu sein, finde ich absolut richtig. Ich glaube, was Besseres hätte ich dir auch gar nicht sagen können, weil da bist du mit Leuten zusammen, die wissen Bescheid und da gibt es Netzwerke und die kennen dann auch wieder dann Psychologen und Psychiater, weiß ich, was man machen soll. Ich drücke dir die Daumen. Ach, danke schön. Und hoffe, dass bald ein richtiger Robin aus dir wird. Ja gut, okay, alles klar. Alles Gute, auf Wiedersehen. Deine Sendung ist klasse, mach weiter so, ja? Dankeschön, Robin, okay. Tschüss. Tschüss. Anja, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Anja, guten Morgen. Morgen. Um was geht's? Ja. Also ich habe Probleme, dass ich seit einem Jahr unter Angstzuständen leide. Also das heißt, ich fange an zu zittern und ja, ich mache Selbstverletzungen dadurch, dass ich das irgendwie ein bisschen unter Kontrolle kriege. Das heißt, was machst du genau für Selbstverletzungen? Also am Anfang ist es so gewesen, dass ich bloß gegen eine Schranke geklopft habe oder so. Aber mittlerweile ist es so, dass ich jetzt schon Rasierklingen nehme oder ein Messer oder ein Glas, irgendwas, was schneidet. Und du schneidest dich dann selbst auf? Ja. Was schneidest du an dir auf? Meine Arme. Die Arme, mit der Rasierklinge oder mit dem Glas? Wie kann ich mir das vorstellen? Nur kleine Wunden oder ziehst du ganze Furchen durch den Arm? Das kommt auf die Situation drauf an. Also wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, dann würde ich sagen, Anja, komm mal her, zeig mir mal deinen Arm. Wie würden deine Arme aussehen, wenn du sie mir zeigen würdest jetzt? Kleine Schnitte, große Schnitte, ist eigentlich alles übersät mit Narben. Also, ich kann nie kurzärmig rausgehen, weil die Menschen das halt auch gar nicht verstehen. Man wird dumm angelabert Ja. Das Ganze ist jetzt seit einem Jahr so. Ja. Und vorher warst du ganz normal und hast nichts dergleichen gehabt? Nein, also davor ist es halt so gewesen, dass ich gegen eine Schrankwand geklopft habe und. Was heißt geklopft? Was heißt geklopft? Einfach mit der Hand gegengeschlagen? Oder ja, gegengeschlagen, bis es blutig war oder. Ah ja. Ja. Aber das war vor einem Jahr auch schon so? Oder läuft das Ganze erst seit einem Jahr? Seit einem Jahr ist es halt extrem mit Rasierklinge Überhaupt, wie lange, jetzt auch mit der Schrankwand, was du gerade erzählt hast, wie lange plagt dich diese Erkrankung? Das ist ja eine schwere Erkrankung. Ja, also intensiver hat es angefangen mit 14, aber es war auch schon früher so, also so mit 11. Ist in deinem Leben damals irgendwas passiert, was für dich sehr schlimm war, dass du darauf so reagiert hast? Eigentlich meine ganze Kindheit war eine Hölle. Also meine Mutter, da war ich 11 gewesen, hat versucht, sich umzubringen. Da war ich dabei, also ich habe gesehen, wie sie am Boden lag, wie sie gezappelt hat, wie die Ärzte kamen und war eigentlich schlimm und es wurde auch nie drüber geredet. Da warst du als kleines Mädchen dabei, als die Mama, was hatte die Mutter denn gemacht, um sich umzubringen? Überdosis Tabletten? Ja. Und du warst alleine mit ihr? Mit meinem Bruder, ja. Wie alt? Und mein Stiefvater. Also mein Stiefvater ist ein Trinken gegangen. Ja. Und mein Bruder ist damals sehr aggressiv gewesen. Er hat mich geschlagen, er wollte meine Mutter schlagen. Wie alt war denn der Bruder damals? 2 Jahre älter. Ja, also 13. 13, mh. Und die Mutter hat Tabletten genommen? Ja. Und ich habe den abgewaschen mit ihr, habe abgetrocknet und dann ist er vor meinen Augen abgeklappt. Achso, die hat sich nicht alleine in ein Zimmer zurückgezogen, sondern hat die Tabletten genommen, während sie mit euch noch zusammen war. Na, wir waren im Kinderzimmer gewesen. Ja. Sie muss halt in der Küche irgendwas genommen haben, also mitgekriegt haben wir es nicht. Ist dann zusammengeklappt und du sagst, du hast sie zappeln, zitternd auf der Erde liegen sehen. Ja. Ist deine Mutter dann über den Berg gekommen? Hat sie es geschafft oder ist sie verstorben? Nein, sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Die Kindheit überhaupt war nicht schön, auch vorher nicht. Nein. 2 Jahre später hatte dann mein Stiefvater einen schweren Unfall. Mhm. Er hat ein Bein verloren und ein künstliches Kniegelenk bekommen. Mhm. War die Situation in der Familie auch für dich unangenehm, angstbeladen? Ja, es ist mit der Zeit unerträglich einfach geworden. Mhm. Also niemand war da, mit dem ich reden konnte oder so. Ja. Jeder hatte seine eigenen Probleme. Hat dir jemand, dein Stiefvater oder dein Bruder, der etwas älter war als du, hat dir jemand sexuell auch etwas angetan? Mein Stiefvater wollte versuchen, mich zu vergewaltigen, ja. Das hat er aber nicht gemacht. Aber er hat es versucht. Und wie kam es dazu dann, dass er es nicht gemacht hat? Ich bin weggelaufen. Du bist weggelaufen? Ja. Hat er das mehrfach versucht? Ja. Wie alt warst du? Mein Glück war es halt bloß, dass er bloß nur ein Bein hatte. Also, dass ich da mich relativ sehr gut wehren konnte. Wie alt warst du da? Da warst du schon ein bisschen älter, ne? War schon älter. Da war ich denn, das fing mit 14 oder 15 ungefähr an. Jetzt bist du 20 Jahre alt, hast eine ganze Menge schlimme Sachen schon erlebt. Ich erahne es. Ich erahne es, dass da noch viel, viel andere schlimme Dinge waren in deinem Leben. Mhm. Lebst du jetzt alleine? Ja, ich bin mit 18 dann gleich ausgezogen. Und wie lebst du? Von was lebst du? Hast du auch einen Beruf? Wie gehst du da arbeiten? Ich habe Köchin gelernt. Ja? Ja. Auch abgeschlossen? Auch abgeschlossen, ja. Gut. Mhm. Kannst du denn jetzt deinem Beruf auch nachgehen? Oder bist du so angeschlagen im Moment, dass du gar nicht arbeiten kannst? Momentan wird es nicht funktionieren. Mhm. Bist du krankgeschrieben oder bist du arbeitslos? Ich bin arbeitslos jetzt momentan. Ja. So, nun hast du seit einem Jahr hat sich das so schlimm, also verschlimmert, ne, kann man ja sagen, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ist es auch so, dass du Angst hast, aus dem Haus zu gehen, dass du dich so ganz zurückziehst und einkapselst? Ich sage mal so, ich mag es nicht, wenn Leute um mich sind. Ich bin lieber für mich alleine. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt gar nicht rausgehe oder nicht einkaufen gehe oder so. Aber das bedeutet ja, dass du eigentlich ein sehr, sehr einsames Leben führst. Ja, das ist einsam. Hast du einen Menschen, der dir nahesteht? Einen Freund, eine Freundin? Eigentlich nicht. Auch keinen Partner? Ich hatte erst einen gehabt, aber das hat halt nicht so funktioniert. Mhm. Hast du den Eindruck für dich, dass es dir immer schlimmer geht in den letzten Monaten oder letzten Wochen? In den letzten Wochen ist es extrem geworden. Wie oft kommt denn das vor, dass du dir so die Arme so schlimm aufschneidest, wie du es mir gerade geschildert hast? Also, ich sage mal so, in den letzten Wochen ist es sehr oft passiert, vielleicht in der Woche 2-3 Mal, dass ich dann wirklich gegriffen habe. Sind das dann besondere Situationen? Eigentlich nicht. Also, das ist dann halt, mir geht's nicht gut. Mhm. Ich mag mich selber nicht, ich werde aggressiv, ich werde launig. Mhm. Und das ist dann halt so ein Mittel, womit es mir einigermaßen wieder gut geht hinterher. Ein kurzzeitiges Ventil. Ja. Natürlich nur kurzfristig, ne? Weil letztendlich geht's dir ja schlechter. Und könnt ihr mir vorstellen, dass man das auch selbst immer wieder als erneute Niederlage erlebt, wenn man es dann wieder gemacht hat, ne? Und wieder gemacht hat. Mhm. Anja, ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend in eine gute Behandlung gehörst. Eine ärztlich-psychologische Behandlung. Ja, ich hatte ja schon eine gemacht gehabt, aber hat mir halt nicht viel gebracht. Also, was hast du genau gemacht? Du warst in einer Psychotherapie oder was hast du? Ja, genau. Ja. Mhm. Stationär sogar? Ja. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Das ist erst ein paar Monate her, 3 Monate. Und hat nichts genutzt. Und wie lange warst du da? 2,5 Monate. Und danach ging es dann eigentlich gleich wieder so weiter wie vorher? Ja, also es war eine Zeit lang, wo es mir dann wirklich dort gut ging, aber kaum war ich zu Hause, kam der erste Rückfall. Und ja, jetzt habe ich halt wieder einen Termin, da schreiben muss, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie weiterhilft, ob mir das überhaupt was bringt. Ja, sollst du denn in die gleiche? Nein, in einer anderen. Ja. Das heißt also, irgendjemand kümmert sich ja um dich, der dieses jetzt wieder eingefädelt hat. Du bist schon in Betreuung irgendwie bei einem Arzt oder Psychologen? Beim Arzt. Beim Arzt, ja. Ohne jetzt zu wissen, wohin du gehst, Anja, glaube ich, dass fast jeder Versuch gut ist, ihn zu unternehmen. Weil was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du alleine zu Hause sitzt und immer mehr ins Finstere versinkst. Hm. Und es wird dir immer schlechter gehen. Und du wirst es nicht schaffen, alleine da rauszukommen. Du sitzt alleine zu Hause, einsam, du hast keine Freunde und wirst nicht Herr über all das, was da in dir los ist und schneidest dir die Arme auf. Ich würde dich wirklich ermutigen, wie gesagt, unter Vorbehalt, ich weiß jetzt nicht, wo du hingehen sollst, aber es auf jeden Fall zu versuchen. Weil ich glaube, dass da nur Hilfe von außen kommen kann bei dir, dass du alleine zur Selbsthilfe da nicht imstande bist. Hm. Weißt du denn genau, wo du hin sollst? Ja. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprichst. Hm. Und ihr kannst du auch dann die Klinik nennen und sie kann das vielleicht beurteilen oder noch auf jeden Fall besser beurteilen als ich. Und kann dir vielleicht auch noch ein paar andere Tipps geben. Also meine Auffassung ist, mach es auf jeden Fall. Ja. Leg mal auf und meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich an. Ja, okay. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Susanne, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Susanne. Hallo. So, wir beide unterhalten uns. Ja, gerne. Über was? Über was? Über einen netten Arzt aus dem Krankenhaus, aha, bei dem ich in einer Notaufnahme war. Sag bloß. Ja. Und jetzt ahne ich schon, wo es hingeht. Wohin geht's denn? Wenn Susanne, 32, mir erzählt, ich war in der Notaufnahme, da war ein netter Arzt. Ja. Dann kombiniere ich ganz schlau. Ja. Und sage, Susanne hat sich in den Arzt der Notaufnahme verknallt. Ey, du bist gut. Nicht? Nicht wahr? Ey, super. Du hättest Arzt werden sollen. Wann ist das passiert? Ich war Anfang September in der Notaufnahme. Ja. Ich hatte den Abend zuvor einen Notarzt zu Hause, musste dann ins Krankenhaus, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Was war los? Ich hatte im Nachhinein festgestellt, eine Nierenbeckenentzündung. Wie unangenehm. Ja. Ich konnte mich auch nicht mehr bewegen, mhm. Ich hatte beim Atmen Schmerzen und ich hatte dann direkt auch meine Schwester angerufen. Ich sagte, pass auf, ich sage, das hilft nichts, du musst mich ins Krankenhaus fahren, wieso? Ich sage, dann erkläre ich dir unterwegs, bring mich dahin. Ja, mhm. Und dann habe ich dann da gesessen, eine Freundin von mir kam dann auch noch, meine Schwester hat mich dann dahin gefahren, die hatte die Kleine dabei, meine Nichte, die mhm. ist dann hinterher gefahren, ja, und dann saß man dann da. Mhm. Der Arzt kam dann und hat mir versucht, Blut abzunehmen, aber... Der hat es dreimal gestochen, hat nicht getroffen, mhm. hat also ein viertes Mal noch stechen müssen. Mhm. War sehr schön. War das schon der, über den wir reden? Ja, das war der. Groß, 1,90, schwarze Haare, an den Seiten so ein bisschen grau. Also im ersten Moment, trotz deiner Schmerzen und deiner Bedrängnis, hast du schon ihn als sehr attraktiv und toll wahrgenommen. Ja, genau. Da habe ich gedacht, oh, warum läuft der hier rum und nicht draußen auf der Straße? Und hast dich gerne von ihm stechen lassen? Ja, gerne. Ich habe also zu ihm gesagt, ich sag, wenn sie jetzt nicht treffen, ich sag, dann stehe ich auf und gehe. Nee, sagt er, ist schon okay. Zuvor hat aber eine Schwester auch schon versucht, mir Blut abzunehmen. So, also, nur sind ja diese Notarztversorgungen, die sind ja dann nur einmalig. Die sieht man einmal, diese Ärzte, und dann nie wieder. Ja, normalerweise, aber ich durfte nochmal wiederkommen. Ich hatte Glück. Aha, das Ganze war Anfang September. Wie viel Mal hast du ihn bis heute gesehen? Am 6.9. war ich das erste Mal da. Am 10.9. musste ich zur Nachuntersuchung wieder Blut abnehmen. Ja. Das war er allerdings nicht, das war sein Kollege. Der ja. war auch nett, aber uninteressant. Wie viel Mal hast du ihn bis heute gesehen? Zweimal. Ach, erst zweimal? Nee, gar nicht, war dreimal. Ja, naja, erst dreimal. Also, so, ja. nur heißt es, du bist verliebt. Ja, ohne Ende. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Ja, nur langsam. Was haben wir jetzt? Hallo? Ja. Du hast irgendwie, glaube ich, den Lautsprecher eingeschaltet, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ich kann gar nichts mehr. Vorsicht, nach dreimal sehen sollte man nicht so unglaublich verknallt sein. Du kennst den Mann ja gar nicht. Wir waren zusammen in der Cafeteria in dem Krankenhaus einen Kaffee trinken. Ach, das schon, beim dritten Mal dann? Ja. Ja? Und habe ihm gesagt, dass ich mich gerne näher mit ihm unterhalten würde. Ich habe also auch keinen Ring am Finger gesehen. Weiß bis heute nicht, ob er verheiratet ist, mhm. habe dann, weil lange nichts kam und ich mal davon ausgehe, dass er als Arzt auch viel beschäftigt ist. Ja, Moment, wenn du zu ihm sagst, wenn ihr Kaffee trinkt in der Cafeteria und du sagst, ich möchte mich gerne näher mit Ihnen unterhalten und beschäftigen, wie hat der darauf reagiert? Er hat mich angelächelt und hat gesagt, ja, wenn es meine Zeit erlaubt. Ah. Ja. Wie, Wie bezog sich das dann? Bezog sich das dann auf das Kaffeetrinken oder bezog sich das auf private Treffen? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie es ist, wenn wir uns denn eventuell nochmal sehen, aber nicht hier in der Klinik, weil ich da ja viele Leute kenne, sondern einfach irgendwo mal außerhalb abends so gemütlich bei einem Bier oder sonst irgendwo, keine Ahnung. Und? Wer spricht da im Hintergrund? Ein Bekannter von mir. Und er hat dann gesagt, ja gut, okay. Und ja, ich sag, dann sag mir, wann du Zeit hast, ruf mich an, du hast meine Nummer und dann können wir uns ja verabreden. So, und das ist nicht passiert bis heute? Nein, dann habe ich Plakate aufgehängt bei ihm zu Hause, vorm Krankenhaus. Plakate auf? Das eine war, was hast du draufgeschrieben? 70 oder 80 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter breit. Da stand drauf, die ganze Welt soll wissen, dass ich dich liebe. Drunter mein Name, oben drüber sein Name. Ah, das finde ich penetrant, Susanne. Nee, echt, das finde ich, penetrant. Echt, würde ich, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich, kriegte ich echt einen Hals. Oh. Also ja, wenn du seinen Namen da drauf schreibst und deinen Namen drauf schreibst, ich find's peinlich, ich find's unangenehm, ehrlich. Was soll das? Also wenn der Mann sich von sich aus nicht gemeldet hat, wirst du ihm mit Sicherheit nicht dazu bringen, dass er sich bei dir meldet, indem du irgendwelche albernen Plakate vor dem Krankenhaus aufhängst. Vermutlicherweise hat er sich auch nicht gemeldet, oder? Nein, er hat sich nicht gemeldet. Mhm. Aber er hätte sagen können, pass mal auf, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir, ich habe eine Freundin oder wie. Ja, aber dann wäre das erledigt gewesen. Ja, aber das war ja schon erledigt, nachdem er sich vorher nicht gemeldet hat, nachdem ihr Kaffee getrunken habt miteinander. Nein, er sagte zu mir, ich habe nicht viel Zeit, weil ich Arzt bin. Ich kann also dir nicht sagen, wann ich mich melde, sondern... Aber dennoch finde ich die Aktion sehr misslungen. Und mich würde das nicht überzeugen, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre. Ja gut, wenn dich das nicht überzeugen würde, was würdest du machen? Du würdest doch gar nichts. Sagen, nein, das muss man akzeptieren. Wenn von ihm aus nichts kommt, dann kommt von ihm aus nichts und dann muss man das akzeptieren. So, nun ist die Sache erledigt, ne? Er hat sich nicht gemeldet. Ja, mittlerweile ist die Sache wohl erledigt, weil er sich immer noch nicht gemeldet hat. Aber dann kann man noch anrufen und wenigstens Bescheid sagen. Pass mal auf, ich habe keine Zeit, dann hier und fertig. Nein. Du musst auch ein bisschen sensibler sein und einfach auch sich... Nicht zu melden, wie er es getan hat, ist ja auch eine Aussage. Und das reicht dann ja auch aus. Aber du wolltest es ja erzwingen mit deinen Plakaten. Nein, ich wollte nichts erzwingen. Ich wollte einfach nur, dass er mir sagt, wo der Hase langläuft. Nur gut. Wenn eine Frau anspricht und zu dir sagt, ich will dir mal sagen, wenn ich so ein Plakat sehen würde auf der Straße, würde ich da auch nicht anrufen. Weil ich verärgert wäre, weil ich das penetrant und peinlich fände. Und dann würde ich denken, komm, hoffentlich ist sie bald weg und ich hab's dir vom Hals. Ehrlich. Ehrlich. Ja, das ist deine Meinung. Ja, das ist meine Meinung. Das ist meine Meinung und offensichtlich auch die Meinung des Herrn Doktor. Ja, dann soll er die Meinung behalten und dann hat sich das erledigt. Okay, du hast uns die Geschichte erzählt. Ich danke dir herzlich und hoffe, dass du sowas nicht normal machst. Ich finde es wirklich nicht so toll. Alles Gute, tschüss. Ja. Nico, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Nico. Hallo Domian. Nico war noch unterwegs. Um was geht's, Nico? Ich bin gerade an mein Telefon gesprungen. Ich fahre gerade auf der Toilette. Aha. Um was geht's? Mein Thema ist, dass ich seit ungefähr anderthalb Jahren alkoholabhängig bin. Mhm. Wie viel trinkst du am Tag? Ich trinke eigentlich nur Bier am Tag. Ja, meine Frage war, wie viel du trinkst, nicht was du trinkst. Viel. Ja, man muss sagen, ich bin arbeitslos. Ja. Ich stehe ungefähr morgens, ich denke mal so 10:30 auf. Und dann geht's auch gleich los. Der erste Gang ist zum Kühlschrank, nicht gleich nach dem Aufstehen, aber ich denke mal so, also bis jetzt habe ich so über den Tag verteilt 12, 13 Bier getrunken. Mhm. Es hat angefangen Es hat angefangen bei der Bundeswehr. Genau, mit 5 Bier. Mhm. Ich habe jeden Abend 5 Bier getrunken auf meiner Stube. Ja. Dann war ich fertig mit der Bundeswehr, letztes Jahr im Februar, Ende Februar. Hab auch alleine gewohnt, eine eigene Wohnung. So, und dann ging das los, ging es weiter, jeden Abend 5 Bier. Und dieses, Anfang dieses Jahres, im Januar, kam der Absturz. Mhm. Ich kann es mir nicht erklären. Es ging mir den einen Abend so dreckig, dass ich dachte, ich muss einen Arzt holen. Und warum ging es dir dreckig? Körperlich dreckig, oder was? Ich habe gedacht, mir war schwindelig, mir war schlecht. Mhm. Ich hatte Herzrasen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe zu hohen Blutdruck. Mhm. Das ist vererbt bei uns in der Familie und ich habe dagegen keine Tabletten genommen oder nehme immer noch keine Tabletten dagegen. Hattest du denn da, als es dir so schlecht ging, auch Alkohol getrunken? Nein. Nein. Früher war das so, das hört sich doof an. Moment, erzähl mal weiter. Dir ging es da so dreckig an dem Abend. Was hat das dann mit dem Alkohol zu tun? Hast du dann danach dann besonders viel getrunken oder was war da los? Danach habe ich besonders viel getrunken. Ach so. Ja, das ist richtig. Also war das so die Ausgangs, die Ausgangssituation oder wie? Ja. Du hast dann in dem Gefühl der körperlichen, dass es dir körperlich sehr schlecht geht, hast du richtig, hast du dich zugesoffen. Genau. Ah ja. Und das geht jetzt seit Januar so. Im Januar ging es los und ab da ging es levelweise immer tiefer mit mir. Hast du denn zwischendurch, hast du zwischendurch schon mal versucht, das einfach mal ein paar Tage auszusetzen? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Es ging mir ja gut, wenn ich Alkohol trinke. Es ging mir gut, wenn ich dann nach dem Aufstehen, da war es noch nicht nach dem Aufstehen, da bin ich um 10 oder um 11 aufgewacht und habe ich dann nachmittags vielleicht um 2 mein erstes Bier aufgemacht. Früher war das erst immer abends. Aber jetzt geht es dir nicht gut, sonst würdest du hier nicht anrufen, würdest das als Problem thematisieren, wenn ich das richtig verstehe. Mir geht es überhaupt nicht gut. Ja, warum hast du es denn seit, ich vermute mal, dass es dir seit einiger Zeit schon nicht gut geht? Weil ich so ein Mensch bin, ich habe Angst davor zum Arzt zu gehen, ich habe Angst davor vielleicht eine Therapie zu machen. Ja, aber warum hast du denn nicht selbst mal, ich meine, das ist doch das Erste, was man macht, wenn man, das Allererste ist, dass man das Problem erkennt. Das Zweite ist doch, dass man mal versucht, aus eigenen Kräften da herauszukommen. Warum hast du nicht mal versucht, einen Tag zumindest mal ohne Alkohol, nur mal so testmäßig, das zu machen? Weil ich ein Mensch bin, der Angst hat vor allem. Weil ich Angst habe, wenn ich kein Alkohol trinke und ich alleine zu Hause sitze, dass mir irgendwas passiert. Davor habe ich Angst. Was könnte dir passieren? Ich weiß es nicht. Ich beseitige auch jedes Problem mit Alkohol. Geht's mir schlecht, mache ich mir ein Bier auf. Zittert mir die Hand, mache ich mir ein Bier auf. Danach ist es weg. Das ist das. Das heißt, du hast jetzt auch eine ganze Menge Bier schon intus. Im Laufe des Tages. Ja, das Komische ist, man sieht es mir sehr selten an. Also ich bin auch nicht so einer, wenn ich jetzt genug Bier getrunken habe, dass ich schwankend rumrenne oder nicht mehr richtig sprechen kann. Man merkt es mir nicht an. Man hört es eigentlich auch nicht sonderlich dir an. Ja, das ist das Problem. Ja. Nico, 24 Jahre alt und das Gefühl, richtig ziemlich in der Gosse zu liegen, ne? Irgendwie. In der Gosse zu liegen? Seelisch, sagen wir seelisch, nicht direkt so. Aber seelisch schon, oder? Seelisch auf jeden Fall. Bist du auch ein Mensch, der, wir hatten ja gerade schon so einen Fall, der sehr, sehr abgekapselt lebt und sehr alleine ist viel? Eben nicht. Nicht? Eben nicht. Mein Umfeld kriegt es ja mit. Und die quatschen mich ja schon alle voll. Ja. Wie mein Bruder oder mein Cousin. Oder sage ich mal so, die meisten in meinem Umfeld, die, wenn die herkommen, trinken ja selber Bier. Die bringen sie dann selber zwei, drei Bierchen mit und die kriegen das da nicht mit, dass ich jeden Tag Bier trinke. Aber mein Bruder oder mein Cousin. Jetzt ist die Einsicht ist da. Und jetzt ist der zweite Schritt natürlich, wenn du das als so großes Problem siehst, ich sehe es auch als sehr großes Problem, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Ist der Schritt natürlich, dass du rausgehen musst, initiativ werden musst. Du musst zu den anonymen Alkoholikern gehen. Du musst eventuell zu einem Arzt gehen. Oder du musst eventuell in eine Klinik gehen. Das sind die Schritte. Das ist ja gerade das. Und da kann kein Mensch letztendlich dir helfen, das zu tun. Letztendlich kann, das musst du selbst für dich entscheiden. Und das selbst auch tun. Niemand wird dich an den Ohren rausziehen und irgendwo in eine Klinik tragen. Ja, das ist es ja halt. Das ist dieser ganz schwere Schritt. Meine Mutter weiß es ja auch, dass ich so viel trinke. Durch meinen Bruder. Und sie hat mir sogar schon einen Termin besorgt. Was heißt besorgt? Oder sie hat gesagt, ich kann einen Termin machen beim Psychologen, der sich damit beschäftigt, jedes Mal, wo ich herkomme. Aber ich gebe mir den, weil wenn ich Alkohol trinke, geht es mir gut. Jetzt geht es mir gut. Ja, okay. Aber das ist ja nur ein Scheingefühl, ein Scheingutsein. Ja. Ne? Letztendlich geht es dir grottenschlecht. Psychisch vor allen Dingen, ja. Psychisch. Und du bist. Auf jeden Fall. Ja. Letztendlich bleibt dir überhaupt gar nichts anderes übrig, Nico, als diesen Schritt zu tun. Wenn du dich jetzt noch nicht dazu traust, dann musst du noch weiter absinken. Und es muss dir noch schlechter gehen, dass du das kapierst. Anders geht's nicht. Vielleicht wäre der erste Schritt doch gar nicht so falsch, wenn du zu den anonymen Alkoholikern gehen würdest. Eine Selbsthilfegruppe ist das. Da bist du nicht direkt in ärztlicher Kontrolle, aber da bist du mit Leuten zusammen, die so ähnlich drauf sind wie du. Ich weiß ja nicht, gibt's da denn, da bekommt man ja sicher noch Tabletten oder so? Nein, das ist einfach nur eine Selbsthilfegruppe, wo die Leute sich treffen und sich darüber unterhalten. Wir machen mal Folgendes, wir geben dir mal eine Telefonnummer von einer Selbsthilfegruppe in deiner Nähe. Und dann kannst du dir ja überlegen, ob du da hingehst oder ob du es sein lässt. Wenn du es sein lässt, ist es deine Angelegenheit. Gut, ich fände es ja gut, aber das sagen alle anderen dir ja auch. Du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar, okay, danke. Alles Gute, tschüss, Nico. Anna, 21 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Anna. Hallo, Domian. Da ist sie. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich deine Sendung ganz toll finde. Ich danke dir herzlich. Ja. Um was geht's denn bei dir? Mein Problem ist, dass ich überhaupt keinen Spaß am Sex habe. Überhaupt keinen. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Und noch nie gehabt? Doch. Also ich habe, Spaß oder Sex? Beides, frage ich mal. Hast du noch nie Spaß am Sex gehabt? Nicht wirklich. Noch nie? Bist du in einer Beziehung? Nee, im Moment nicht. Gott sei Dank. Dann ja, das ist aber ja das Problem. Also ich hatte bis jetzt zwei Beziehungen, eine zweijährige und eine ungefähr, die 5 bis 6 Monate ging. Mhm. Und am Anfang war der Sex okay, also es war in Ordnung. Mhm. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, es war weltbewegend, mhm, aber also ich war in Ordnung, ja. Was heißt denn so in Ordnung? Hattest dir, ich meine, das ist ein komischer Begriff. Das ja, war so in also, Ordnung für mich. Das heißt so, ich habe so mitgemacht, aber doll, ich habe nicht doll was empfunden. War es so? Ja, richtig, genau. Und das hat sich dann im Laufe der Beziehung immer mehr hochgeschaukelt. Ja, ein bisschen und, zum Höhepunkt für dich auch? Ja, im Gegenteil, gar kein Höhepunkt sozusagen. Also ja, eben nicht. Kein, ja, genau. Mhm. Es ist einfach so gewesen, dass ich es gegen Ende der Beziehung immer als richtig lästig empfunden habe. Achso, ich dachte hochgeschaukelt im Sinne von, dass es dir doch mehr Spaß gemacht hat. Nein, überhaupt nicht. Ach so. Genau ach so. Das Gegenteil. Mhm. Also es hat sich so hochgeschaukelt, dass es mir immer weniger gefallen hat. Dass du wirklich gedacht, so sagen musstest, ich habe das über mich ergehen lassen. Richtig. Mhm. Ich lag nur da und habe gedacht, naja, es ist halt mein Freund und ich möchte die Beziehung ja auch nicht aufgeben. Ja. Und, aber im Endeffekt, also es hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Und das ist, also ich bin absolut der Meinung, dass Sex zu einer Beziehung gehört. Also ich bin der Meinung, das kann man nicht raushalten. Ja. Wir hatten ja gestern ähnliche Themen hier bei uns in der Sendung. Ja, da habe ich auch schon mal angerufen, ja, bin aber leider nicht zu dir durchgekommen. Ja, und da waren ja auch so ein paar Frauen, die so eine ähnliche Problematik hatten, wie du sie jetzt gerade formuliert hast. Und da habe ich die Frauen gefragt, ob sie denn Spaß mit sich selbst haben, ob sie sich selbst befriedigen und sich selbst gehen lassen können mit sich selbst. Wie ist das bei dir? Schwer zu sagen. Also ich, nicht, dass es mir an der Fantasie mangeln würde. Also das ist nicht der Fall. Ich kann mir dann schon einen Film anschauen und mache mir dann meine eigenen Gedanken darüber. Oder, na gut, das ist alles Theorie und Kopf. Praktizierst du es denn auch? Ja, schon, ab und zu. Mit einem Orgasmus, mit Höhepunkt? Nein, weniger. Was heißt weniger? Heißt selten, das, sehr selten der Fall. Hattest du denn schon mal einen Orgasmus? Ja, aber vielleicht höchstens 2-3 Mal. Also das ist wirklich sehr mangelhaft. Mm. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass ich sage, es ist einfach eine Sache, die sich für mich nicht in Anführungszeichen lohnt. Ich kann das nicht erklären. Es ist einfach nur so, dass wenn ich mal jemanden kennenlerne, der mir gefällt, und dann habe ich wirklich Angst, dass es genauso endet wie bei meinen beiden letzten Beziehungen, dass es an dieser Sache kaputt geht. Was meinst du denn? Du musst doch daran kaputt gehen. Ja, klar, sicher, klar. Was meinst du denn, was ist denn deine eigene These, woran das liegen könnte? Hast du da irgendeine Spur in dir entdeckt, die zu irgendeinem Ereignis vielleicht führt? Also ich bin nie irgendwie in meiner Kindheit angefasst worden oder missbraucht worden oder so, Gott sei Dank, also da ist nichts in der Richtung, gar nicht. Ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht, habe auch schon mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und habe auch überlegt, mal bei einem Psychologen nachzufragen, was damit mir nicht stimmt, weil ich mir selber nicht erklären kann. Du hast gerade gesagt, du hast 2-mal einen Orgasmus gehabt, obwohl du das so ein bisschen vorsichtig gesagt hast. So vorsichtig, dass ich es gar nicht richtig glaube, ehrlich gesagt. Naja, weil ich könnte mal so, es war 2 oder 3 Mal so, dass ich gesagt habe, das war wirklich sehr gut und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Aber vielleicht war es gar kein richtiger Orgasmus. Ich weiß es ja auch nicht. Mhm. Also ich finde es halt so tragisch, weil ich bin 21 und irgendwie. Also da fehlt was, ne? Und das, ich dachte, da fehlt ja was. Absolut. Ja, und es macht ja auch jedes Mal Angst, dann in eine Beziehung zu gehen, weil das Problem ist einfach da und du weißt, daran kann es dann auch wieder scheitern und es ist alles vorprogrammiert. Richtig. So, im Klartext, da muss irgendetwas geschehen. Ja, schon. Also ich habe mit meiner letzten Beziehung, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihm von diesem Problem erzählt, habe mit ihm darüber gesprochen, weil ich mir gedacht habe, also ich möchte das wirklich klar darstellen, was da ist, was für ein Problem ich dabei habe. So, Anna, jetzt muss ich ganz unfreundlich sein. Wir haben 1:59 und 45 Sekunden. Diese Sendung ist jetzt vorbei. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Du legst bitte auf, okay? Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema, dieser Tag hat mein Leben erschüttert. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wir sind um 1 Uhr da. Bis dahin, ciao.